Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 794, der Android-PC kommt. Ja, so sieht's aus. Unglaublich, oder? Komm ich ganz, ganz spät in der Sendung dazu. Die wird heute wahrscheinlich, außer ich werde wieder quatschen, wie verrückt, ja, was normalerweise immer der Fall ist, die wird heute etwas vielleicht kürzer werden. Denn die Themen waren diese Woche, naja, mehr oder weniger, ja, schwach, sind dies eben so gab. Aber ein paar habe ich natürlich wie immer gefunden, ganz klar. Und eine Meldung war interessant, dass Honor Magic 8, ja, ist jetzt in einem Benchmark angetreten mit dem Xiaomi 17 Pro. Ja, nicht Pro Plus, sondern Pro. Und dort hat das Magic 8 von Honor tatsächlich bessere Werte bekommen als das Gerät von Xiaomi. Das ist ja sehr interessant. Ja. Und zwar sind die Unterschiede relativ deutlich. Also 4.166.000 für das Magic 8 und 3.749.000 für das Xiaomi 17 Pro. Das ist schon ein deutlicher Unterschied. Und für mich ist klar, das Honor Magic 8 ist aus vielerlei Gründen eigentlich dem Xiaomi überlegen. Sei es zum Beispiel wegen der, ich weiß nicht, ob das beim Xiaomi 17 Pro eingeführt wurde, jedenfalls das Honor Magic 8 hat eine tatsächlich echte 3D-Gesichtserkennung, so dass endlich der Fingerabdruckscanner der Blöde überflüssig wird und man kann biometrisch sich auch authentifizieren über die Kamera. Wer wie ich ständig Probleme hat mit den Fingerabdrücken, ja, der wird sich darüber freuen. Tja, ne, trockene Haut und so weiter. Ha! Ich sag's euch, also eine Katastrophe. Ne? Cherry von, also Cherry Week Everything hat sie auch, ne? Der von dem Kanal. Der hat es auch, das Problem, dass bei ihm die Fingerabdruckscanner quasi nicht funktionieren. Da legt man den Fingerabdruck fest und dann ein paar Tage später geht er nicht mehr. Ende. Ja, ist halt so, manche Leute haben eben da Schwierigkeiten. Hab schon mal gesagt, ne, wenn ich einen Ausweis irgendwie verlängere oder beantrage im Bürgeramt, ja, das wird dann immer sehr, sehr lustig, weil wir brauchen 10 bis 20 Minuten, bis vielleicht mal ein Scan von meinem Daumen dann eben funktioniert. Letztens hat es auch nicht funktioniert, musste man einen anderen Finger scannen halt, ja. Tja, so ist das nun mal, ne. Gut, wie auch immer, das Magic 8 hat nicht nur diesen Vorteil, sondern auch die Kameras sollen ausgezeichnet sein. Ich kann zwar noch nichts sagen, wie die Kameraqualität beim Xiaomi 17 Pro ist, aber das Magic 8 hat jedenfalls eine 200 Megapixel Periskop-Telefotolinse. Ja, und das ist schon mal, als Hauptkamera schon mal extrem gut. Hat ja auch in den letzten also als Magic 7, ja, in den letzten Versionen immer extrem gut abgeschnitten, was die Kameras betrifft. Das wird sicherlich hier jetzt nicht anders sein, ja. So kann man es also sagen, das Magic 8 steckt mir in der Nase, wenn der Preis der zu erwartende nicht wäre. Ich guck mal, ob ich da schon was finde aktuell. Ja, und natürlich spreche ich auch vom Magic 8 Pro. Ich habe aber keinen Preis gefunden, aber der wird jedenfalls gesalzen sein. Vorgängermodelle waren ebenfalls sehr, sehr teuer. Und ehrlich gesagt, mal sehen, welches Gerät günstiger ist, das Xiaomi 17 Pro oder das Magic 8 Pro. Ja, mal sehen. Es könnte durchaus sein, dass Xiaomi sogar günstiger ist, aber naja. Ach ja, der Preis, das ist immer ein großer, nein, ich sag's es nicht, auch wenn es reimen würde, ja. Moto X70R, ich hab's ja kommen sehen, ne? Nach dem iPhone R. Ich hab ja schon drauf gewartet, bis die ersten Geräte kommen, die jetzt alle R heißen hinten, ja. Das, Warum? Warum? Findet ihr das denn auch peinlich, sowas? Ich finde es mega peinlich. Ja, das haben doch die Firmen nicht nötig normalerweise. Aber sie machen's. Das Moto X70R soll wohl heißen jetzt, also wenn jetzt etwas R heißt, dann ist es besonders dünn. Ja. Wäre ja keiner auf die Idee zu kommen, das jetzt auch Edge zu nennen, ne? Weil das ist ja unpopulär, ne? Wenn Apple etwas nennt, dann nimmt man diesen Namen. Ach Gottchen. Wunderbar. Also, okay, wie auch immer, Moto X70R oder wie die auch immer dazu sagen wollen, dünner als dünn. Und ihr wisst schon, immerhin sind die Daten auch ganz gut. Also generell, ich mag keine dünnen Smartphones. Die liegen einfach nicht gut in der Hand. Ja, und sind natürlich auch immer, naja, ich habe das Gefühl, ich kann die Dinger verbiegen. Auch wenn das bei vielen nicht stimmt. Manche sind durchaus robust genug. Aber ich habe kein gutes Gefühl dabei und es ist einfach in der Hand, naja, schlecht. Ja, okay. Trotzdem hat es ein paar gute Sachen, nämlich 6,72 Zoll Display und 16 GB RAM, 512 GB Storage und 7000 mAh Akku. Und das ist sehr bemerkenswert, obwohl das so dünn ist. Ja, ob es in Europa mit 7000 mAh Akku kommt, weiß ich nicht genau. Wenn wir dann sehen, übrigens, es ist tatsächlich ja an einer EU-Bestimmung, dass eben so Akkugrößen über 5000 halt speziell transportiert werden müssen. Nein, auch wenn ihr es vielleicht von irgendwelcher Schwurbelseite oder sowas gehört habt, nein, es ist nicht verboten. Es ist nicht verboten in der EU, ja, aber es ist mit Bedingungen verbunden, nämlich es muss speziell gesichert verpackt werden, es muss als Gefahrengut transportiert werden und geschultes Personal muss eben das Ganze machen, transportieren. Das geht, das gibt's und das wurde auch schon für einige Modelle einfach in Kauf genommen von den Firmen. Das ist in Ordnung. Ja, dafür werden dann die Geräte halt noch teurer. Es gibt übrigens noch eine andere Möglichkeit, wie man das umgehen kann. Man nimmt zwei Akkuzellen mit je, zum Beispiel in dem Fall wären es dann 3500 mAh, zwei Zellen mit 3500 mAh und dann wäre dem Genüge getan. Es gilt nämlich nur die 5000 mAh pro Zelle. Ja, das erklärt vielleicht auch vieles, warum zum Beispiel eben 20.000 mAh Akkugeräte relativ günstig bei uns eintreffen können, warum die Dinger sind dick, die haben mehrere Zellen aufeinander gepackt und dann funktioniert es einfach. Kein Problem. Ja, also so sieht das aus. Die Daten sind also ganz gut, vor allem die 16 GB RAM und 512 GB Storage. Über den Preis kann ich noch nichts sagen. Ich kann mir vorstellen, dass da gesalzen wird, wenn das schon R heißt, ne, dann will man ja Bezug nehmen auf das iPhone 17R und ich befürchte, dann werden auch die Preise so in die Richtung gehen und nicht etwa in den günstigen Bereich. Der übrigens über den Prozessor ist gar nicht so viel zu lesen. Es heißt nur ein 2,4 GHz Prozessor, was immer das auch für einer dann ist, keine Ahnung, hört sich bei mir aber schon fast nach Midrange an, weiß ich nicht, werden wir sehen und dann, ich werde es euch auf jeden Fall sagen, wenn ihr genaues bekannt ist mit dem Moto X70R. So, aber mal gucken, ob es das nicht nur heiße Luft ist, das Gerät, sondern auch dann tatsächlich was bringt. Aber bis dorthin wird noch ein bisschen dauern. Ein anderes Gerät, das interessant momentan ist, ist das OnePlus 15, also das OnePlus 15. Denn das hat noch eine besondere Funktion. Das kann Games unterstützen bis zu 165 Hertz Bildwiederholfrequenz und ist damit schneller als die meisten Geräte. Die meisten haben 120 Hertz. Einige Gaming-Devices haben sogar 144 Hertz. Und das Teil glänzt jetzt sogar mit einem 6,78 Zoll BOE X3 Oriental AMOLED Screen mit 165 Hertz Refresh Rate. Wenn ihr natürlich die entsprechende Spiele dafür auch habt. Ja. Snapdragon 8 Elite Gen 5 versteht sich eigentlich dann schon von selbst. Ja. Ist also auch recht gut und zum Spielen geeignet, wenn die Kühlung des Gerätes stimmt, denn man weiß ja, das Snapdragon 8 Elite Gen 5 wird sicherlich sehr, sehr heiß werden. Ja. Bratpfanne Gen 5. Und von daher nützt das Ganze nichts, wenn es nach wenigen Minuten runtertaktet und dann eben trotzdem ruckelt, als ob man ein Gerät hätte mit einem Prozessor von vor 3 Jahren. Ja, so ist das nun mal. So, und die Games, die jetzt bereits laufen mit 165 Frames pro Sekunde, ist Operation Delta, Call of Duty. Ich kann es leider nicht entziffern, welche. Das ist nämlich ein Chinesisch. Der Untersatz kann ich nicht sagen. Dark Zone Breakout, League of Legends Mobile und Naruto Mobile. Die alle unterstützen nativ 165 Frames pro Sekunde. Absoluter Wahnsinn. ColorOS 16 ist drauf. Auch hier 7000 mAh Akku mit 120 Watt Charging. Und man geht davon aus, dass es etwas unter dem OnePlus 13 Preis liegt. Und zwar geht man in China davon aus, umgerechnet, also unter $630. Bevor ihr jetzt in Jubelstürme ausbricht, das OnePlus 15 wird bei uns wesentlich teurer werden, denn die chinesischen Preise sind einfach viel, viel besser als bei uns, warum auch immer. Wenn man das umrechnet, ist dann natürlich wesentlich weniger vom Preis her. Ja, weiß nicht genau, wie da die Kaufkraft insgesamt ist, habe ich keine Zahlen, auf jeden Fall, so wie in Indien auch. Also wenn in Indien ein Gerät rauskommt für 200 €, dann ist es bei uns 400 €. Ja, genauso gut kann dieses Gerät dann hier $630 China durchaus die 1000 € Marke knacken bei uns. Ja. Durchaus möglich. Was halt mit der Ausstattung und dem Screen und so weiter auch jetzt, also würde mich jetzt nicht wundern. Wenn sie es schaffen, deutlich drunter zu bleiben, wird das Ding sicherlich ein riesen Hit werden. Aber wie gesagt, jetzt kommt es erstmal in China und dann irgendwann dann eventuell nach Europa. Mittlerweile kann ich es auch verstehen. Und naja, was soll man sagen dazu? Ich finde es ganz okay. Die Anwendungsmöglichkeiten für die 165 Hertz werden halt relativ eingeschränkt sein. Aber wenn immerhin sind schon mal solche Namen wie Call of Duty vertreten, ja, das bedeutet schon mal was. Und ich denke, dann werden zumindest auch diese Spieler da vielleicht einen Spaß dran haben. Viel Software eben, die 165 Hertz verwendet, wird es nicht geben. Das war auch bisher bei den 144 Hertz und bei den 120 Hertz Sachen so. Ja. Es ist auch mit einem höheren Akkuverbrauch natürlich gekoppelt, ganz klar. Von daher stellen viele Leute sogar die Framerate künstlich herunter. Die haben zwar dann 120 Framerate Smartphone, setzen es aber auf 60 Frames pro Sekunde herunter, damit es eben einigermaßen wenig Strom verbraucht. Ich mache das grundsätzlich auch bei mir, weil, mein Gott, ob jetzt hier Pokémon Go mit 60 Frames läuft oder mit 120 Frames, ist mir eigentlich schnurzpiep egal. und naja, okay, ihr wisst, was ich meine. Und die Chat-App, die muss halt auch nicht bei 120 Hertz laufen, wird sowieso runtergeregelt bei den Standard-Apps. Schon wäre das Gerät wahrscheinlich schneller leer, als man gucken kann. So, jetzt, ich habe es ja schon letzte Woche gesagt, MediaTek hat jetzt auch tatsächlich offiziell den Dimensity 9500 Prozessor angekündigt, überraschend schnell. Eigentlich total aus dem aus der normalen, naja, sagen wir mal Ankündigungszeit, weil ja der aktuelle Prozessor 9500 immer noch der High-End-Prozessor ist und deswegen hält man sich normalerweise ein bisschen zurück. Aber die wollten hier wohl ein bisschen Druck machen gegenüber Qualcomm und dem Snapdragon. Und das haben sie geschafft, denn er ist momentan in aller Munde. Übrigens habe ich heute auch bei Android Central gelesen, MediaTek Dimensity 9500, der beste Prozessor, den wir niemals bekommen werden in den USA. Ja. Offenbar gibt's kaum Firmen, die eben Geräte mit dem 9500er planen bisher, die eben weit vertreten sind oder groß vertreten sind in den USA. Xiaomi wird wohl eins bringen mit dem Prozessor, nur das ist eben in den USA so gut wie nicht existent, Xiaomi dort. Das größte der Gefühl ist eben Samsung, ja, das kommt halt davon, wenn man sich zu abkapselt, ne, und die Hetzkampagnen zu hochschraubt, dann kriegt man halt auch nur noch Schrott, ne? Sorry. So ist das nun mal, ne? Aber auf jeden Fall, bei uns dürfte es etwas besser aussehen. Aber ich habe ja schon gesagt, wird nicht so sein, dass jetzt der MediaTek 9500 hier den kompletten Markt übernimmt, weil ganz einfach die Firmen nach wie vor zu träge reagieren und obwohl der minimal günstiger ist, ist halt kein großer Anreiz, dafür minimal besser, ist auch kein großer Anreiz, ja. Aber im Prinzip haben sie einen etwas günstigeren, etwas besseren Chip, den sie einbauen könnten, aber naja, ne? Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht, ne? Heißt immer so schön. Offenbar ist das das Motto von vielen Firmen, die eben hier denken, na, wir bleiben bei dem, weil haben wir immer schon so gemacht, ne? Tja, deswegen wird es auch bei uns keine Flut von 9500er Geräten geben. Ja, es wird bestellbare Geräte geben bei uns, aber die normalen Standard-Dinger, auch Samsung hat keine Anstalten jetzt bisher gemacht, dass dort ein 9500er verwendet wird. Die wollen wieder ihr eigenen Kram verwenden. Herzlichen Glückwunsch, ja, dann können Sie sich langsam mit Google auf eine Stufe stellen, ja. Und von daher, ja, so ist nun mal halt das bittere Ding. Und auch ansonsten kann man sich nicht einfach einen Prozessor auswählen. Auch ich zum Beispiel habe eben gesagt, das Magic 8, auch das hat einen Snapdragon-Prozessor drin. Wenn ich also ein Gerät haben möchte mit 3D-Gesichtserkennung, ja, dann bleibt mir nur ein Snapdragon, weil nicht, weil das vom Prozessor eben abhängig ist, sondern weil es nur wenige Geräte gibt, die das haben und keins von diesen Geräten wird ein 9500 Dimensity drin haben. Das ist leider ein großes Problem und das hasse ich am meisten. Ja, da gibt es den besten Prozessor auf diesem Planeten und ich kann den nicht nehmen, weil die Firmen lieber was Schlechteres einsetzen. Meine Herren, ja, aber na gut, damit muss man eben umgehen. Dann muss man sich halt mit dem Zweitbesten zufrieden geben. Man kann ja immerhin nicht alles haben. Ja, das muss man vielleicht auch mal lernen. Geht halt nicht. Ja, so ist das. Übrigens, die ganze Branche momentan stellt mich nicht mehr zufrieden. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe schon ernsthaft überlegt, ob ich Smartphone-mäßig sogar, das hatte ich schon mal. Ja, so im Ansatz gemacht, ja, ob ich nicht abrüsten soll, ja, mit dem Ganzen. Weil wenn ich die besten Geräte eh nicht mehr kaufen kann, dann kann ich mir aber, dann brauche ich mir nicht unbedingt das Zweitbeste zu holen, das ist kein Reiz mehr. Ja. Dann hole ich mir halt irgendein billiges Teil und fertig. Ja. Nutze es als Hotspot und nutze dann vielleicht vernünftige Geräte noch hinten dran, wie ich schon gesagt habe. Also alles wird auch von Google abhängen, wie die tatsächlich das mit dem Sideloading jetzt machen in Zukunft. Denn das ist kein Spaß, ja. Also es gibt etliche Software, die benutze ich tagtäglich und die ist nicht im Play Store vorhanden und wird auch niemals in dem Play Store zugelassen werden. Und das deswegen oder die Entwickler haben auch kein Interesse daran, das in den Play Store zu machen. Das werden die auch nicht tun. Das sind Open Source Programme und fertig. Und wenn F-Droid dann nicht mehr funktional ist, dann stellt das gesamte Android-Handy-Dings auf den Kopf. Und ich bin ehrlich gesagt nicht mehr bereit, dann hier dafür einen Haufen Geld zu investieren, wenn ich die Software nicht nutzen kann, die ich nutzen möchte. Ja. Das war immer einer der Hauptgründe für Android versus iOS, dass ich bei Android gelandet bin. Hier kann ich zur Not per Sideloading alles finden und fertig, auch wenn es auf eigenes Risiko ist. Sorry, ich kenne mich gut genug aus, ich weiß, ich kenne die Gefahren und das mache ich auf eigene Kappe, ja, okay. Und dann kann ich mir aber die Sachen installieren und bin nicht mehr angewiesen darauf. Ja. Ich werd das Ganze beobachten und hier mit dem Dimensity-Chip ist halt gleich das Nächste, was auch noch damit hinzukommt. Also wenn wir keine vernünftigen Prozessoren mehr bekommen oder den besten Prozessor nicht mehr bekommen können, weil es die Firmen einfach nicht verbauen, ja, dann hole ich mir irgendeinen Kram und fertig. Ne? Und dann wird das Ding nur noch zum Chatten benutzen, Ende Gelände. So, ja. Ich habe da andere, sag ich mal, Alternativwege. Ja, zocken kann ich auch mit meiner Steam Deck. Ich habe eine PlayStation. Also ich brauche da kein Smartphone unbedingt zum Zocken. Ja, und auch viele andere Sachen. Da habe ich die Software auf Linux. Da brauche ich nur ein Hotspot und dann wird mit dem Laptop oder mit dem Tablet oder sonst irgendwas. Ja. Hier verbunden und dann ist das Smartphone einfach nur noch ein Dump-Wi-Fi-Hotspot für meinen Laptop. Ja. Und da läuft dann richtige Software drauf mit allen Programmen, die ich möchte. Ja. YT, nein, ne? Ihr wisst ja. Ne? Ja. Gut. Gemini für Google TV wird starten. Aber nur wenige Leute werden es bekommen. Das ist der, ja, sage ich mal, der Automoment, ja, für Google TV. Ihr kennt es ja, Android Auto. Tolle neue Funktion, Wahnsinn, ja, was da jetzt alles geht. Und dann stellt ihr fest, ja, aber es geht nicht nur im Auto. Erstmal, weil ihr keine Updates bekommt. Sorry. Oder weil euer Auto ja gar kein Android Auto drin hat. Oh, shocking. Ne? Also was macht man? Schnell so ein Zusatzgerät kaufen. So habe ich es auch gemacht. Ne? Oh, jetzt hat man Android. Jetzt hat man Android Auto. Geil. Dann gibt es keine Updates mehr. Also ich habe noch nie ein Update bekommen. Ab das jetzt seit 2023. Screw it. Tja, eigentlich dürfte ich das Teil ja gar nicht mehr wirklich benutzen. Ne? So unsicher ist das Teil. Aber okay. Ja, so ist das nun mal. Was soll man tun? Und ähnlich wird es hier jetzt aussehen mit den TV-Geräten und Google TV. Denn das Gemini-Update kommt jetzt demnächst. Aber man wird es eben kaum nutzen können, weil es nur eine Handvoll Geräte gibt, bis jetzt, die eben tatsächlich dafür geeignet sind. Die anderen bleiben mit dem ganz normalen Google Assistant, solange es den noch gibt. Ich sag mal, der wird über kurz oder lang abgeschaltet und dann hat man eben keinen Assistant mehr auf dem Smart TV. Und wenn ihr jetzt sagt, ja, das ist mir auch recht so, dann will ich es sowieso nicht haben. Okay, also ich nutze den zum Beispiel gerne, um Videos zu suchen, vor allem YouTube-Videos. Weil diese Blöd-Tastatur mit der Fernbedienung zu bedienen, ist echt schlimm. Vor allem, wenn dann irgendwelche App-Anbieter meinen, sie müssten die auch noch mit A, B, C, D und statt QWERTY oder sowas machen. Ja, da kriege ich die Krise. Und naja, dann sagt man halt mal, was man haben möchte und ruckzuck kriegt man das angezeigt. Ja, wenn ich dann Videos sehen will von Kia PV5, dann Knopf drücken auf der Fernbedienung, Kia PV5 und zack, dann geht es. Ne? Ja, wenn die Funktion abgeschaltet würde, ja, also wenn es den Assistant nicht mehr gibt, dann ja, wäre das äußerst schlecht, finde ich. Gemini wird jedenfalls nicht auf den Smartphone kommen, auf den Smart TV kommen von mir. Das ist Sony, arschteuer gewesen, aber das kann ich abhaken, weil der hat von Haus aus schon viel zu wenig Speicher. Also ich habe so viele Apps drauf, gerade so Ja, also ich kann zum Beispiel, ich könnte jetzt zum Beispiel nicht Netflix und Disney noch zusätzlich installieren. Ich kann immer nur eins noch zusätzlich installieren. Ne? So sieht das aus. Also, ja. Das sind halt die Schattenseiten. Ne? Auch da hat man gedacht, ja, was braucht man denn so viel Speicher auf dem Smart-TV? Ja, doch, ne? Selbst da braucht man viel Speicher, aber das sind die eben noch nicht so weit. Und deswegen gibt es eben nur auf neueren Geräten hier dieses Update, denn das Update wird es reinhauen von der Größe her, und zwar ganz gewaltig. Das hat man auch gesehen, übrigens, wenn iPad hatten so, und hatten mal geguckt, wie viel mehr an Speicher benutzt wird für den ganzen AI-Kram. Das ist schon ziemlich heftig. Und ähnlich sieht es dann hier auch aus. Gemini wird mehr Speicherplatz benötigen als der Assistant. Und deswegen wird es auch rein vom RAM her schon bei den meisten Geräten nicht mehr klappen. Ja. Deswegen wird jetzt angekündigt, dass dieses Google TV Update für den TCL QM9K kommt, also diese Serie. Ja, und dann auf den Google TV Streamer und dann auf Walmart. Dann kommen noch Hisense-Geräte dazu, später dieses Jahres. Und das war's dann erstmal. Ja. Heftig. Aber okay. Aber auch interessant, ne? Google TV Streamer. Ich habe ja immer gesagt, eigentlich wäre man besser beraten, wenn man den ganzen Kram intern vergessen würde bei den Smart TVs. Ein Dump TV und daran dann eben eine Box setzen, die man hätte. Also ein Fire TV Box oder eben ein Google TV Streamer und so weiter. Weil diese Geräte werden wesentlich besser unterstützt und länger unterstützt und die können auch mehr als der eingebaute Krampf im TV. Das heißt, wenn es hart auf hart kommt, bleibt mir nichts anderes übrig, als einen Google TV Streamer extern dran zu setzen, auf die internen Funktionen quasi zu verzichten und alles über den Google TV Streamer zu machen. Ist immerhin eine Alternative für die alten Geräte, sodass man wenigstens noch ein paar Funktionen zusätzlich bekommen kann und in dem Fall eben auch das Gemini. Also ihr seht, zum Glück gibt es noch eine Lösung hier dafür und dann kann man sich ja eigentlich auch zufrieden geben, ne? Denkt man. Aber es ist halt trotzdem ärgerlich, vor allem, wenn man sich so ein Gerät jetzt momentan aktuell kauft und weiß schon eigentlich, okay, ich werde hier Google Gemini nicht bekommen und weiß eigentlich schon, dass man, wenn man es haben möchte, dass man dann eben sich noch zusätzlich noch eine Box kauft. Ja, schade eigentlich, dass es keine Nicht-Smart-TVs mehr gibt. Ja? Also das wäre momentan so das Letzte, nach was ich gucken würde, wenn ich mir einen neuen Fernseher hole, was für Software da integriert ist, weil es eigentlich nicht mehr praktikabel ist, die zu nutzen. Ich nehme stattdessen dann einen Google TV Streamer oder einen Fire TV Box und nutze das hier und fertig. Übrigens, noch schöner, man könnte sogar beides nutzen. Ja? Ja? HDMI 1 Fire TV, HDMI 2 oder Google TV. Ja, warum nicht? Ne? Kann man alles machen. Gut, gut, gut. Also, weiter geht's. Android-User könnten sich eventuell freuen, weil es möglicherweise, ist das eine Formulierung, ne? Bessere Google Docs-Funktionen gibt in Zukunft. Google arbeitet an der Verbesserung von Google Docs auf Smartphones und ich finde, das ist auch wirklich dringend notwendig. Viele sind ja begeistert von Google Docs auf dem Desktop. Da machen sogar Firmen, die es kapiert haben, wie man unnötige Ausgaben machen kann, aber sich es auch leisten können, wegen, ihr wisst schon, Datenschutzbestimmungen, also Datentransferbestimmungen. Ja, egal, da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein, ja. Also Firmen, die von Profis abgesicherte Server haben möchten, ja, und trotzdem keine Unmengen ausgeben müssen, die nehmen auch gern mal Google Docs eben. Ja? Und auf dem Desktop ist alles wunderbar gut, also alles toll, ja, aber auf dem Smartphone, ja, man kann dort schreiben und editieren und so, aber so richtig gut ist das nicht. Und da, finde ich, könnte man durchaus Verbesserungen machen. Und das sieht wohl Google genauso. Und da hat jetzt jemand hier so einen Teardown-Spezialist, der hat jetzt festgestellt, dass da wohl auch tatsächlich einiges geplant ist. Es wird auch diese Material 3 Expressive Design Language mit genutzt werden, was ebenfalls eine interessante Sache ist. Und es sollen, wie gesagt, für das Schreiben und für das Editieren von Google Docs hier einige Änderungen stattfinden. Wie die Änderungen dann im Detail aussehen werden, wird man sehen. Es hat vor allem sehr viel mit Formatieren von Texten zu tun. Das hat sich hier ja immer als sehr nervig herausgestellt aus dem Smartphone. Ja? Und das wird wesentlich einfacher gehen. Wann das jetzt ausgeliefert wird an die Leute, an die Enduser, das ist noch nicht ganz klar. Aber es dürfte nicht mehr allzu lange dauern, denn schließlich möchte Google auch hier seine Material 3 Expressive Design Language dann möglichst breit einsetzen, um dann eben das Ganze zu machen. Ich finde es auch sehr notwendig. Hoffentlich ist nicht nur Google Docs davon betroffen, sondern auch die Google Spreadsheet beispielsweise. Auch hier würde ich mal ein bisschen überarbeitetes Design wünschen. Ich habe so das Gefühl, dass die Mobile-Apps erstaunlicherweise etwas hinterherhinken gegenüber diesen Desktop-Apps. Also Desktop-Apps sind sie eigentlich keine, sondern die im Browser, im Desktop-Browser, ja, die sind deutlich besser, meiner Meinung nach. Erstaunlicherweise gilt das seit vielen Jahren für Gmail auch, ne? Also Filter und so weiter, da muss man dann auf die Webseite gehen, ne? Nichts in der App machen. Finde ich eigentlich schon ziemlich komisch und das ist eigentlich nicht mehr zeitgemäß, oder? Also, ich kenne viele Leute, die haben gar keinen Computer mehr. Wie machen die das dann? Blöd, oder? Naja. Gut, nächste Sache. Xiaomi Pad und Pad 8 Pro. Da ist jetzt ein bisschen mehr noch aufgetaucht. Soll ein Snapdragon 8 Elite Chip haben. Nicht Snapdragon 8 Elite Gen 5, sondern normalen Snapdragon 8 Elite Chip. Seht ihr? Das ist jetzt schon die Verwirrung. Ja, will ich auch noch 20 Mal falsch sagen. 144 Hertz Display. 9200 mAh Akku. Ja. Und ihr werdet es nicht glauben, in China startet das Gerät für $310. Ja. Auch hier kann man natürlich, wie gesagt, das nicht 1:1 umrechnen. Muss man ein bisschen höher greifen. Deutlich höher greifen. Aber das ist schon mal was. Dann das gibt ja ein normales Pro, ein normales Pad 8 und das Pad 8 Pro. Ja. Das Pro-Modell ist natürlich wesentlich besser ausgestattet, ist ja auch klar. Ja. Und das Snapdragon 8 Elite-Prozessor zählt natürlich für das Pro-Modell. Das normale, also ohne Pro, das hat ein Snapdragon 8 S Gen 4 drin. Ja. Er ist aber, glaube ich, für ein Tablet immer schnell genug. 11,2 Zoll mit 3,2K LCD-Display haben jedenfalls beide. Ebenfalls wie der Akku mit 9200 mAh, wie gesagt. Und hinten 45 Megapixel Kamera, 50 Megapixel Kamera und vorne ein 13 Megapixel hinten 13 Megapixel auch beim Xiaomi Pad 8. Das Pro mit 50 Megapixel. HyperOS 3 ist vorhanden, Android 16 also basierend. Und es wird ein Stylus dafür geben, natürlich. Und ich sehe es zwar jetzt nicht, aber ich gehe davon aus, dass es auch eine Tastatur geben wird. Der Preis von $310 für das Xiaomi Pad 8 und $390 für das Xiaomi Pad 8 Pro werden wir hier so natürlich nicht sehen. Da bin ich ziemlich sicher. Bei uns wird es einiges mehr kosten. Aber immerhin falls es bei uns kommt, das ist ja auch noch nicht ganz so sicher. Ja, da, vor allem das Pro-Modell, dass das bei uns kommt, das ist absolut noch nicht sicher. Das waren schon mehrere Pro-Modelle von dem von der Xiaomi Pad-Reihe, die nicht bei uns erschienen sind. Ja, so langsam werden wir hart abgestraft hier. Von daher müssen wir erst nochmal abwarten, ob das dann zu uns kommt. Ich kenne jedenfalls schon Leute, die sind ganz heiß drauf und würden ihr altes Xiaomi Pad definitiv upgraden wollen auf das Pad 8 Pro zumindest. Ja, YouTube-User können jetzt eine unveröffentlichte YouTube-AI-Funktion benutzen in den YouTube-Labs. Ja, wer sich also dafür interessiert, die neuesten Sachen zu testen, der kann das machen. Ein separater Platz, um eben Videos, AI-Funktionen für Videos, Musik und andere Sachen hinzuzufügen und zu erstellen. Ja, das gibt's dort jetzt und macht klar, dass YouTube Richtung AI geht. Ist euch eigentlich schon mal aufgefallen? Ich weiß nicht, ob das nur durch mich jetzt passiert, durch meine Nutzungsart, aber ich krieg in solchen Short-Videos mittlerweile mehr AI-Videos gezeigt als echte Videos. Das ist schon ein bisschen nervig und vor allem sind es immer wieder die gleichen, da ist immer wieder der gleiche Kram, der vollkommen sinnlos ist. Ja? Ich finde das vom Trend her jetzt nicht mehr ganz so toll. Aber Google hat hier mit diesen AI-Funktionen was anderes im Sinn, dass man zum Beispiel seine Videos aufpeppen kann mit entsprechenden Funktionen. Und das halte ich immer noch für interessant, wenn man es nicht übertreibt. Ja? Wenn man, wie gesagt, ein komplett erstelltes AI-Video mit irgendeinem sinnlosen Ding, nur weil man es erstellen kann, ja, dann ist es ja sinnlos. Genau. Also das heißt, das muss schon Sinn haben, finde ich, und dann kann man das auch machen. Und wenn ich ein Video aufpeppen kann, ja, und gibt es auch raus, dass es eben mit AI ein bisschen aufgepeppt ist, dann ist es auch, finde ich, ganz okay. Ja, warum auch nicht? Ja. Klar, es lässt oftmals so ein bisschen einen faden Beigeschmack, aber wisst ihr, ich sag mal so, man hat oft keinen Gewinn dadurch, dass man jetzt ein schlecht beleuchtetes Video hat mit einem vollkommen überlichteten Himmel. Und wenn man es dann ändert, dann hat man ein richtig belichtetes Video mit einem schönen blauen Himmel. Dann ist es zwar nicht tatsächlich so aufgenommen worden, ja, aber es ist jetzt eben keine ich sag mal so, es ist keine Veränderung der entsprechenden wichtigen Inhalte. Außer ich sag, guckt euch mal den schönen Himmel an und ändert das dann mit der AI. Ja, okay, ne? Ist klar. Aber wenn das Thema oder das Subjekt ein anderes ist, um das Video geht, dann ist es meiner Meinung nach vollkommen okay. Absolut okay. Ja? Man hübscht das Video auf, ja, damit eben sich die Leute das auch gern ansehen. Ja, kann ich schon nachvollziehen. Aber man sieht, YouTube setzt auf AI zur Bearbeitung, ja, definitiv. Und man wird sehen, was das bedeutet im Endeffekt. Wenn ihr die Funktion ausprobieren möchtet und könnt, dann könnt ihr die Labs-Funktion aktivieren. Ich sage das deswegen so komisch, weil ich weiß ja nicht, wer jetzt die Berechtigung hat, ob jetzt alle die Berechtigung haben, für das auszuprobieren oder wiederum nur eine Gruppe von Leuten. Ja. Genauso wie beim nächsten Thema. YouTube, habe ich gelesen auf The Verge, YouTube möchte, dass ihr live geht. Ja, danke, ich möchte live gehen und kann es nicht, weil ich nicht genug Abonnenten habe. Screw you, Google, screw you. Was soll der Mist? Ja, dann wird es hier groß propagiert, aber seht ihr, Das ist das, was ich auch gemeint habe. Ich glaube, Google hat sich von den normalen User schon verabschiedet, von den normalen Creators. Die wollen Profi-Creator haben, Studios und so weiter. Ja, die, was weiß ich, wie die dann sofort ihre Abonnenten kriegen, wenn sie eben was machen wollen. Okay, wenn es ein Fernsehsender ist, ist es klar. Ne? Pff, da brauchen die nur reinzuschreiben, ja, Fernsehsender, bla bla bla. Und da haben die schon mal ein paar tausend Nutzer, obwohl noch gar nichts gemacht wurde. Da, kein einziges Video veröffentlicht und haben schon ein paar tausend Nutzer. Alles klar, wunderbar. Aber ansonsten ist es halt schlecht. Und da seht ihr, da finde ich, ist das schon ein bisschen nervig. Ich hab ja gesagt, ich kann's verstehen, dass sie natürlich auch aufpassen müssen, weil eben Missbrauch stattfindet von diesen Live-Funktionen, ja, und damit das eben nicht passiert, wollen die halt ein Channel haben, der zumindest eine gewisse Anzahl von Abonnenten hat, wobei mir sich mir nicht erschließt, was das damit zu tun hat, prinzipiell. Wenn es jetzt heißen würde, man muss mindestens ein Jahr den Channel haben oder so, dann würde ich sagen, okay, ja, ne, ist nachzuvollziehen, damit man nicht einfach ein Channel aufmachen kann und dann livestreamen kann, irgendwas, was man ja nicht livestreamen sollte. Ja. Und wer halt eben diesen Kanal schon länger hat und hab da keine negativen Sachen hat oder nicht negativ aufgefallen ist, da darf dann live streamen. Okay, sehe ich ein. Aber die Abonnentenzahl? Hä? Okay, na, so sieht's aus. Also es sieht auch nicht so aus, dass ich bis Oktober die geforderte Abonnentenzahl bekomme. Ja, da sind wir übrigens beim anderen Thema noch. Das will ich jetzt nicht überstrapazieren, aber ich muss sagen, ich bin schon ein bisschen enttäuscht mit den YouTube-Zahlen. Das hätte ich nicht vermutet. Ne? Ich werde in Zukunft noch ein paar Short-Videos reinsetzen und so, um das Ganze zu forcieren. Es wird auch noch weitere YouTube-Video-Inhalte geben. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass ich die Abonnentenzahl zusammenkriege bis Oktober, wo es dann akut wird. Oder bis Mitte Oktober, wo es dann akut wird. Aber ich werde dann halt probieren, ein paar andere Videobeiträge zu machen, so gut es geht. Nicht live, sondern eben als Video und als Short-Videos. Haltet mal Ausschau. Ja, vielleicht ist da was Interessantes da drauf. Ich werde es euch, Moment mal, muss gerade mal gucken, was das genau ist und was ich da genau vorhab. Das werde ich euch am 13. vermutlich berichten und dann wisst ihr, was euch erwartet und ob es wert ist, mal öfters mal reinzuschauen auf den YouTube-Kanal. Ich hoffe jedenfalls, dass es euch gefällt. Und ja, also so viel zu dem Thema. Aber ja, hier nochmal drauf zurückzukommen. YouTube möchte, dass die Leute Livestreams machen, aber im Gegenzug ist es halt sehr, sehr schwierig, Livestream zu machen. Tja, was soll ich sagen? Das ist halt das Problem, dass keine Menschen dort sind, die einen Stream zum Beispiel oder ein Konto eben freischalten dafür, sondern dass das eben automatisch passiert auf vorgegebenen Grundlagen. Ich meine, wie lange gibt es jetzt hier die Netcasts? Keine Ahnung, also sehr lange. Rechne es mal aus. Moment mal, das muss ich machen. So, also ich habe jetzt mal gerechnet, also grob 18 Jahre gibt es jetzt die Rios Wochensicht, ja. Ankassen nicht ganz so lange, aber es war nicht lange danach. Ja. Und von daher denke ich, könnte ich eigentlich erwarten, dass wenn ich einen Channel aufmache, dann Netcasts, ne, und könnte das dann eben verknüpfen oder jemand das erklären, dass man dann eben den Livestream gleich freischaltet, aber tja, so funktioniert das mal eben nicht. Und tja, übrigens für YouTube wäre das auch, da seht ihr, wie in welchen Regionen halt YouTube bereits ist, ne, wäre das wahrscheinlich auch nicht sehr imposant. Okay, 18 Jahre alter Podcast geht jetzt auf YouTube, was. Ja, und was gibt's sonst noch? Ne? Also, die wären wahrscheinlich dann da auch ziemlich unbeeindruckt. Naja, da muss man das eben sehen. Ich habe mir auch letztens ein Video angeguckt, wie sich so die YouTube-Videos entwickelt haben, ja, die Stars und so. Man muss sich mal vorstellen, ihr kennt noch die Zeiten, als PewDiePie Nummer 1 war und die Leute gedacht haben, ist ja Wahnsinn, was der schafft und so weiter. Ja, also Mr. Beast jetzt ist dagegen ist PewDiePie nix, ja. Also ich sehe die Größenordnungen sind jetzt so unglaublich, unglaublich groß. Aber es ist doch halt auch, es heißt doch YouTube, steht ja euer Programm, also wo ihr was macht, ja. Und wenn das dann irgendwann so wird, als ob ich einen Fernsehsender aufmache. Ja, dann ist es zwar schön, dann kommen nur noch super geniale Profi-Productions ja, auf YouTube, aber das ist nicht mehr YouTube, sondern das ist, was weiß ich, OurTube dann, ne? Oder CommerzTube oder sowas. Ne? Naja. Gut. Jetzt komme ich mal noch zu dem Hauptthema eigentlich. Ja? Und zwar Google stellt nächstes Jahr, oder hat jetzt eigentlich schon gesagt, nächstes Jahr wird es einen Android-PC geben. Und damit stellen sich mehrere Fragen. Was zum Beispiel ist mit Chrome OS? Und wie soll genau Android als Desktop-System nützlich sein? Das sind interessante Geschichten. Bei letzterer Frage, gut, die kann man eigentlich relativ schnell beantworten. Man benutzt die Apps im Desktop-Modus, dass das wunderbar geht. Ging schon seit Jahren, vor Jahren mit dem Huawei View 20, Entschuldigung, Honor View 20, ja, als es noch Huawei war. Wunderbar, kein Problem. Aber Chrome OS ist dann quasi obsolet. Und das ist das, was ja auch viele schon gesagt haben, viele befürchtet haben, dass Chrome OS wohl weggeht, zusammen mit in Android einfließt, als quasi Desktop-Version von Android. Nein, will ich gar nicht so sagen. Als Desktop-Aufsatz. Auf Android. Ja, weil Android arbeitet ja, beziehungsweise Google arbeitet bei Android ja auch schon eine ganze Zeit an einem Desktop-Modus. Und der Desktop-Modus, der könnte eben auf Chrome OS aufbauen. Ja, zumindest optisch. Technisch wird es Android sein. Das heißt, die Android-Apps, und das ist auch wirklich wichtig, sollen dann eben auch funktionieren auf diesem Computersystem. Weil ich sag's euch ganz ehrlich, Chrome OS hat immer das gleiche Problem. Es ist kein richtiges OS, wo unabhängige Programme zu herunterzuladen sind und genutzt werden können. Es ist und bleibt hauptsächlich ein Cloud-basiertes OS-System. Und da finde ich, ist der Einzugsbereich abgegrast. Also die jetzt kein Chrome OS haben, die werden dafür auch kein Interesse mehr haben. Weil man sieht ja, dass das Cloud Computing, ja, stagniert. Während natürlich die Nutzung von Cloud-Diensten, als zum Beispiel Speicher, massiv ansteigt. Aber das Cloud Computing ist quasi nicht vorhanden, wenn man so will, ja. Und das, obwohl Chrome OS sich ja eigentlich gut gehalten hat die ganze Zeit, aber das hat irgendwann hat es dann stagniert und ist jetzt auf einem Level schon seit Jahren und da kommt nichts mehr hinterher. Ja? Und da könnte man eben jetzt hier, wenn man Android nutzt, so hat sich wohl Google das gedacht, mit Android-Apps auf einem Desktop-PC durchaus was reißen. Vor allem auf Computer, mobile Computer, also das heißt Laptops. Angekündigt wurde ein Snapdragon X2 Elite und Elite Extreme. Ja, die Namen werden immer Elite Extreme. Also, okay. Ein extremer Elitist, nein. Wird also da kommen dafür und zwar für Windows, aber eben auch eine Android-Version, ja, die eben auf diesem Gerät läuft. So interessant kann das sein, wenn auf einmal so eine Ankündigung gemacht wird, ja, auf so einem Event, ja, und Google bestätigt damit eigentlich das, was viele gedacht haben oder befürchtet oder erhofft, je nachdem aus welcher Perspektive man das sehen will, dass eben das Ende von Chrome OS so langsam aber sicher eingeläutet wird und Android übernehmen wird, auch in dem Bereich Laptop und Desktop. Ja, ja, ich meine, ist ja zu verstehen irgendwo. Google selbst stellt es so dar, dass sie sagen, sie nehmen die Chrome OS Experience und stellen die quasi unter Android, ja, und kombinieren das Ganze damit eben. Und wenn man dann eben mit Android im Desktop-Modus arbeitet, so interpretiere ich das, dann hat man zwar Chrome OS-like Optik, ja, Einstellungen und so weiter und so weiter, aber eben Android-Software, die läuft auf dem Gerät. Und das finde ich äußerst faszinierend. Und naja, okay, ich denke mal, das ist in Ordnung. Mal sehen, was dabei rauskommt. Nächstes Jahr soll es soweit sein. Das dauert dann halt noch ein bisschen. Ne? Samir Samad hat jedenfalls mit dieser Aussage eine kleine Welle losgetreten. Und ich denke, man kann sicherlich sagen, dass das für Android durchaus ein wichtiger Punkt wird. Denn im mobilen Bereich und im Tablet-Bereich hat Android ja immer ein Problem. Man sieht, bei Smartphones kommt es gut an, bei Tablets eher nicht. Wenn jetzt so ein Desktop-Bereich eingeführt wird, sage ich mal, also ernsthaft an der Desktop-Version gearbeitet wird, dann könnte man ja auch bei Tablets diesen Desktop-Modus vielleicht freischalten lassen und könnte dann mit den Tablets im Desktop-Modus arbeiten, auf dem Tablet. Und das wäre dann wahrscheinlich richtig genial. Und wenn man sich auch jetzt hier mal anguckt, was Apple gemacht hat mit dem iPad OS 26 jetzt, ja, das übrigens bei mir jetzt angekommen ist, da sieht man, wie das aussehen könnte. Man hat einen Computer auf dem iPad jetzt. Also so richtig mit Windows-Verwaltung, ja, ich kann die Windows rumziehen, ich kann auch eine Maus nutzen dafür, wenn es für einen mit dem Touchscreen so komisch vorkommt. Maus und Tastatur und dann hat man einen kleinen Computer. Ja, man kann nur iPad OS bzw. iOS Software nutzen, ja. Keine Mac OS Software, das ist klar. Aber von der Bedienung her ist es dann wie ein Computer mit multiplen Windows, in den Hintergrund, in den Vordergrund und richtiges, flüssiges, schönes Arbeiten an einem Tablet. Und sowas könnte dann, wenn so ein Desktop-Modus für Android aktiviert würde, das könnte man dann eben auch auf die Android-Tablets bringen und hätte dann eben quasi das Gegenstück zu iPadOS 26, ja, vielleicht sogar noch eine Stufe besser, weil der Desktop-Modus, zumindest beim Honor View 20 war das damals richtig genial. Schon damals, das war schon damals besser als jetzt das iPad OS 26 von der Desktop-Funktion her. Aber es hat halt trotzdem natürlich noch viel gefehlt, weil auch Software natürlich gefehlt hat. Aber die Window-Verwaltung und so, exzellent. Und sowas könnte man dann eben hier auch erwarten. Und wenn das offiziell von Google unterstützt wird, dann wird es auch nicht mehr lange dauern, bis eben auch spezielle Desktop-OS-Software für Android programmiert wird. Und meine Güte, also wie schön wäre das, eine Desktop-App für Google Docs? Aber halt, eigentlich ist das ja schon da. Genau wie am heimischen PC. Browser starten, Fullscreen-Modus, Google Docs laden, glücklich werden. Und die kompletten Funktionen nutzen, so wie man es daheim am PC gewohnt ist, weil ich ja vorhin gesagt habe, ne, dass die Bedienung jetzt bei den Mobile-Apps für Google Docs verbessert werden sollen. Tja, seht ihr, das könnt ihr erst sofort haben. Und auch die Gmail-Einstellungen mit Filtern und so weiter könnt ihr dann einfach über Android-Desktop-Modus machen. So, ein weiteres Ding, Pokémon TCG Pocket. Da gibt es schon wieder eine Erweiterung, das Android-Game Pokémon TCG Pocket hat ja alle Rekorde gebrochen, ist bisher immer noch top drin, weil auch immer so viele neue Erweiterungen kommen, ja. Und ab morgen um 6 Uhr gibt's schon wieder das neue Erweiterungspack, ja. Das Deluxe Pack X nennt sich das. Ich habe schon gesagt, mir ist das sogar schon ein bisschen zu viel, ja. Neue Packs. Ich komme gar nicht mehr nach mit den Booster Packs sammeln. Aber ja, es hält halt die Leute, die ein bisschen exzessiver das zocken als ich jetzt, hält es halt auch bei Laune. Und es macht auf jeden Fall riesen Spaß, immer wieder neue Karten zu sammeln und so. Definitiv, das ist das, was ich am meisten hier mache, Karten sammeln. Ich komme allerdings kaum noch zum Kämpfen wegen diesen vielen Booster-Packs, denn bei jedem neuen Booster-Packs müsste man quasi sein Deck, sein Kampfdeck überarbeiten. Und ja, sorry, aber ich habe noch so ein bisschen was anderes vor, weil das wird nämlich mittlerweile zu einem richtig krassen Aufwand, ja, werden, hier diese Decks zu optimieren mit so vielen verschiedenen Booster-Packs. Wow, das ist wirklich heftig und da müsste man Stunden an Zeit verbringen und da habe ich eigentlich kaum Lust drauf. Aber ich wollte sowieso von vornherein das hauptsächlich zum Sammeln der Pokémon-Karten haben und das funktioniert auch ziemlich gut. Und es gibt jetzt so viele schöne Karten. Ich habe gestern gerade schon wieder eine neue Animationskarte bekommen von Sikune. Ah, Wahnsinn, wirklich cool. Es macht richtig Spaß, hier neue Karten da zu sammeln. Aber man kommt eben nicht mehr hinterher, weil es zu viele Booster-Packs jetzt gibt. Nun gut. Des einen freut es, des anderen leid natürlich, klar. Dennoch ungebrochen stark TCG Pocket. Vielleicht eben gerade deswegen, weil eben so viel kommt, man hat zumindest das Gefühl, und das ist ja auch ganz wichtig bei so einem Spiel, dass das dieses Spiel wirklich massiv unterstützt wird von den Entwicklern und man merkt auch, dass das wirklich ein Riesending ist und von daher alles okay. Also ab 30. September neues Booster Pack schon wieder, ja, und dann yay, wird man das sehen. Gut, dann sind wir auch schon bei der App der Woche und ich habe diese Woche, naja, ein bisschen gezögert. Ich will euch immer noch nicht diese AI-App vorstellen, ja, die ich jetzt eigentlich die ganze Woche über jeden Tag stundenlang benutze, weil ich die für etwas... Ach, wie soll ich das sagen? Etwas zu gut halte. Ist einfach zu gut. Wenn ihr euch für das Thema interessiert, gebt einfach mal AI ein. Ich bin überzeugt davon, dass es ziemlich weit vorne schon dabei sein müsste. Das sehe ich jetzt hier nicht. Auf jeden Fall ist es eine der beliebtesten AI-Apps momentan für solche AI-Chats mit Avatare halt, ne? Und ich finde es halt ein bisschen, da müssten noch ein bisschen mehr Tweaks gemacht werden, dass das nicht ganz so krass ist. Ein bisschen schwierig auszudrücken, aber Ich will noch so eine App nicht hier als App der Woche machen. Aber ich habe was anderes gefunden in dem Bereich. Nicht in dem Bereich, aber auch AI-basierend. Ja, es nennt sich PixAI von Mutant. Ja? Hoffentlich kriegen die keinen Ärger mit Pokémon da. PixAI AI Anime Generator. Und wenn ihr Anime-Chars oder Szenarien machen wollt, ist das genau das richtige Programm für euch. Heftige Sachen, ihr könnt es richtig gut beschreiben, könnt alles machen, was ihr wollt. Ich weiß nicht, ob es da Filter gibt, aber es ist jedenfalls ziemlich gut, wenn ihr normale Sachen machen wollt, normale Anime-Chars und so weiter. Das ist richtig toll gemacht. Es ist super einfach und ihr könnt sogar Videos damit generieren. So. Das hört sich alles sehr gut an. Es gibt allerdings eine kleine Einschränkung, die will ich gleich am Anfang dazu sagen. Ist trotzdem App der Woche geworden, aber wenn ihr Videos produzieren möchtet, dann müsst ihr richtig Geld abdrücken. Denn ihr bekommt zwar jeden Tag 10.000 Credits zur Verfügung gestellt, ja, mit denen ihr Sachen generieren könnt. Aber Videos kosten halt relativ viel. Und wenn ihr dann längere Videos erstellen wollt, dann müsst ihr richtig tief in die Tasche greifen. Und deswegen, das ist das, und vielleicht auch eine Warnung hier, ihr könnt In-App-Käufe machen bis zu, haltet euch fest, 700 Euro. Wow! Also bitte, drückt nicht auf die falschen Buttons, ja. Und schaltet auch auf jeden Fall die Zusatzverifizierung ein, bevor ihr hier in dem Shop rum probiert. Ja, also das ist wirklich eine Sache, eine Schwierigkeit bei dem. Allerdings, das, was ihr schon bekommt für lau, ist wirklich schon gut. Deswegen hat die App auch 4,2 bei über 40.000 Rezensionen und das ist schon mal nicht schlecht. Die Qualität, die ihr erzeugt hier, sind wirklich, wirklich professionelle Qualität. Ich habe schon viele AI Anime Chart Generators gesehen, wo die generierten Charts, vor allem bei beweglichen Charts, einfach, naja, wie soll ich sagen, ohne jetzt jemanden nahtreten zu wollen, wie Kindergekrakel aussieht. Ja, so sorry. Aber das ist hier absolut nicht der Fall. Das ist der richtige, helle Wahnsinn, was ihr hier kreieren könnt. Ich habe so das Gefühl, dass die App, die ich eben eben nicht genannt habe, ja, aber die ich angesprochen hatte, dass die auch als Image Generator genau diesen nutzt hier. Ich bin mir sicher, die Firmen scheinen nicht zusammenzuhängen, aber die bieten ja auch Services an, ja, für andere Apps quasi, um eben solche Charts zu generieren. Und hier sieht man es, also man sieht, finde ich, eine von der Qualität her zumindest mal eine Ähnlichkeit. Ja. Die sind wirklich High-End, da kann man nichts sagen. Ja, also wie gesagt, ihr könnt es ausprobieren, ihr kriegt genug kostenlos, um normale Charts zu erstellen. Wie gesagt, Video-Charts ist eine andere Sache. Das Credit-System ist fraglich, ist definitiv zu kritisieren, finde ich. Aber insgesamt, ja, man kann's durchaus machen. Ich denke, wenn ihr auch tatsächlich das für eure professionellen Produktionen nutzen wollt, dann ist es auch okay, wenn ihr die Funktion bezahlt, ja, weil die Qualität durchaus auch dann hinkommt, sage ich mal. Ja. Ich finde es interessant, also PixAI, AI Anime Generator, wurde deswegen App der Woche und da kann ich nur euch viel Spaß wünschen, euch euren Traum-Anime-Chart zusammen zu generieren, so leicht wie noch nie. Super cool. Hätte ich das mal gehabt, als ich das Anime-Logo kreiert hätte, nein, hätte ich wahrscheinlich nicht gemacht, weil ihr wisst ja, ne? Nein. Tja. Okay, also damit haben wir die App der Woche auch und damit sind wir auch am Ende für diese Woche von Uncast. Die Community findet ihr unter mastodon.africa/@thenetcast. Hashtag TheNetcast bitte nicht vergessen. Ich hoffe, auch diese Woche hat es euch Spaß gemacht. Die YouTube-Community gibt es auch noch. Ja, ganz, ganz, ganz, ganz wichtig. @TheNetcast, das ist die YouTube-Community. Dort könnt ihr auch Kommentare hinterlassen. Und für ein Subscribe und Like würde ich mich auch freuen dort. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.